FSK 93 mit der Sendung Wo keins ist, ist eins. Eine Diskussion über Dialektik. Wir hören zunächst einmal, wie eben schon, eine Komposition von Olivier Messiaen, dessen Tod sich am 27. April zum 20. Mal jährt. Als Kriegsgefangener komponierte er im Stammlager 8a der deutschen Wehrmacht in Görlitz. Da er aus katholischem Hause stammte, überlebte er die Deutschen, anders als Gideon Klein, an den in einer der vorherigen Sendungen erinnert wurde. Wir hören die erste der vier Rhythmic Studies. Das war Olivier Messiaen, der für die Denkbewegung Hegels recht passend ist, da wir ja nun zum Grund kommen, der bei Hegel dadurch gekennzeichnet ist, dass er durch Überschreiten der Unmittelbarkeit des Seienden, als wäre der Unmittelbarkeit, den Überschreiten des Seienden, als wäre der Unmittelbarkeit, sich entwickelt. Messiaen suchte in der Natur nach ihrer eigentümlichen Musik, um sie neu zu komponieren. Er kannte ca. 700 Vogelrufe, die er auch in seinen Werken verwendete, aber nach Leitlinien seiner Kompositionsweise. Wenn Hegel sagt, dass alle Dinge ein Wesen haben, oder den Satz des Grundes, alles hat einen zureichenden Grund, bemüht, so besagt das nichts anderes, als dass die Dinge nicht das sind, als das, was sie sich unmittelbar erweisen. Das bloße Herumtreiben aus einer Qualität in die andere oder der Qualität in die Quantität, wieder in Seinslogik, reicht nicht aus. Das Fortschreiten der Gedanken als ein Übergehen kann die Einheit nicht festhalten. Das Wesen oder der Grund ist die Negation dieser Sphäre. Aber deswegen, wie wir in den letzten Sendungen gezeigt haben, deswegen nicht bloß nichts. Das Wesen bezeichnet die negative Einheit des Seins, seine Identität im Wechsel. Es ist ein Prozess, in dem alles sich an seinen Widersprüchen abarbeitet. Der Grund ist die Einheit der Identität und des Unterschiedes, die Wahrheit dessen, als was sich der Unterschied und die Identität ergeben hat, die Reflexion in sich, die ebenso sehr Reflexion in anderes und umgekehrt ist. Er ist das Wesen als Totalität gesetzt. Der Satz des Grundes heißt: Alles hat seinen zureichenden Grund. Das heißt nicht die Bestimmung von etwas als Identisches mit sich, noch als Verschiedenes, noch als bloß Positives oder als bloß Negatives ist die wahre Wesenheit von etwas, sondern dass es sein Sein in einem anderen hat, das als dessen Identisches mit sich sein Wesen ist. Dieses ist ebenso sehr nicht abstrakte Reflexion in sich, sondern in anderes. Der Grund ist das in sich seiende Wesen. Und dieses ist wesentlich Grund. Und Grund ist es nur, insofern es Grund von etwas, von einem anderen ist. Wenn wir fragen, was für ein Wesen eine Pflanze ist, so können wir verschiedene Bestimmungen von Keim, Knospe, Blüte und so weiter angeben. Die Pflanze ist immer Pflanze und doch immer etwas anderes. Ihr Wesen ist es nicht, im Stadium des Keimes, des Knospens, der Blüte oder Verwelkens zu sein, sondern sie hat eine Identität gegenüber den Veränderungen, den Verschiedenheiten dessen, wodurch sie sich auf anderes bezieht, erscheint, existiert oder wirklich ist. Aber diese Identität ist dynamisch. Jedes Wesen hat es an sich, was es für anderes ist oder auch für unser Erkenntnisvermögen, dass das Mannigfaltige auf die Einheit bringt oder das, was Hegel über empirische Erkenntnisse hinaus Denken nennt, das Beziehen des Mannigfaltigen auf Einheit. In jeder der Hegelschen Versuche, eine dialektische Logik zu schreiben, sieht die Wesenslogik, was die Abfolge der Begriffsbestimmungen angeht, etwas anders aus. Wir werden der großen Logik, genannt Wissenschaft der Logik, folgen, aber auch immer die Nürnberger Logiken und die Enzyklopädie zu Rate ziehen. Das funktioniert hier, weil trotz aller Varianten Hegels nur die Darstellung des einen komplexen Zusammenhangs, der alle Bestimmungen notwendigerweise enthält, entscheidend ist. Dass sie vorkommen und dass jeweils eine der Bestimmungen die anderen alle zwingend erfordert, ist der entscheidende Gesichtspunkt. Die drei Reflexionsarten, die wir schon kennengelernt haben, setzende und äußere Reflexion, deren Einheit die bestimmende Reflexion ist, kommen unter verschiedenen Strukturtiteln in der großen Logik besonders übersichtlich in den komplexeren Begriffsbestimmungen vor, sodass die Reihenfolge durch das strukturiert ist, was wir in den letzten Sendungen dargelegt haben. Aus den Reflexionsarten ergaben sich die Reflexionsbestimmungen. Identität als Reflexionsbestimmung der setzenden Reflexion, absoluter Unterschied, Verschiedenheit und Gegensatz als Reflexionsbestimmung der äußeren Reflexion. Beide befinden sich beim Widerspruch und Grund in der Einheit der bestimmenden Reflexion. Wir haben es beim Grund mit der realen Vermittlung zu tun. Das, was in der Unmittelbarkeit des Daseins das Daseinende war, ist jetzt das gesetzte Dasein. Dieses Setzen ist das eigentliche Begründen. Hegel erläutert das in der Enzyklopädie. Wenn vom Grunde gesagt wird, er sei die Einheit der Identität und des Unterschiedes, so ist unter dieser Einheit nicht die abstrakte Identität zu verstehen, da wir sonst nur eine andere Benennung, dem Gedanken nach hingegen, nur wieder die als unwahr erkannte Verstandesidentität selbst hätten. Man kann deshalb, um jenem Missverständnis zu begegnen, auch sagen, dass der Grund nicht nur die Einheit, sondern ebenso wohl auch der Unterschied der Identität und des Unterschiedes ist. Der Grund, welcher sich uns zunächst als die Aufhebung des Widerspruchs ergab, erscheint hiermit als ein neuer Widerspruch. Als solcher aber ist er nicht das ruhig in sich Beharrende, sondern vielmehr abstoßend seiner von sich selbst. Der Grund ist nur Grund, insofern er begründet. Das aus dem Grunde hervorgegangene aber ist er selbst. Und hierin liegt der Formalismus des Grundes. Das Begründete und der Grund sind ein und derselbe Inhalt. Und der Unterschied zwischen beiden ist der bloße Formunterschied der einfachen Beziehung auf sich und der Vermittlung oder des Gesetztseins. Wenn wir nach den Gründen der Dinge fragen, so ist dies überhaupt der bereits früher erwähnte Standpunkt der Reflexion. Wir wollen die Sache dann gleichsam doppelt sehen. Einmal in ihrer Unmittelbarkeit und zweitens in ihrem Grunde, wo sie nicht mehr unmittelbar sind, ist. Dass Hegel in der Wesenslogik ab dem Kapitel Grund die Begriffsbestimmung des Buches 12 der aristotelischen Metaphysik abhandelt, ist auffällig, wenn man sich beide vergegenwärtigt. Das können wir jetzt natürlich nicht ausführlich tun. Hegel beginnt mit dem absoluten Grund oder der Form und unterteilt dieses Kapitel nach den Reflexionsarten, setzende, äußerliche und bestimmende Reflexion. Die Kapitelüberschriften sind Form und Wesen, Form und Materie, Form und Inhalt. Wir haben zunächst einmal ein zugrunde liegendes, ein Reflexionssubstrat. Form und Wesen sind die Momente der Formbeziehung. Das Wesen ist in seiner Negativität mit sich identisch. Anfänglich haben wir ja das am Beispiel der Pflanze, das in seiner Negativität von Keim bis zur Blüte Pflanze bleibt, exemplifiziert. Hier ist der Grund die Identität des Wesens, von dem die Formbestimmungen unterschieden sind. Wenn wir das mal im Kopf behalten, können wir in der Eiswüste der Abstraktionen, die wir durchwandern, doch noch etwas vorstellen, wenn wir es nicht verdinglichen, sondern als Merkhilfe verwenden. So heißt es in der Wissenschaft der Logik. Das Wesen hat eine Form und Bestimmungen derselben. Erst als Grund hat es eine feste Unmittelbarkeit oder ist Substrat. Das Wesen als solches ist eins mit seiner Reflexion und ununterschieden ihre Bewegung selbst. Es ist daher nicht das Wesen, welches sie durchläuft. Auch ist es nicht dasjenige, von dem sie als von einem Ersten anfängt. Dieser Umstand erschwert die Darstellung der Reflexion überhaupt. Denn man kann eigentlich nicht sagen, das Wesen geht in sich selbst zurück, das Wesen scheint in sich, weil es nicht vor oder in seiner Bewegung ist und diese keine Grundlage hat, an der sie sich verläuft. Ein Bezogenes tritt erst im Grund nach dem Momente der aufgehobenen Reflexion hervor. Das Wesen als das bezogene Substrat aber ist das bestimmte Wesen. Um dieses Gesetztseins willen hat es wesentlich die Form an ihm. Die Formbestimmungen dagegen sind nun die Bestimmungen als an dem Wesen. Es liegt ihnen zugrunde als das Unbestimmte, das in seiner Bestimmung gleichgültig gegen sie ist. Sie haben an ihm ihre Reflexion in sich. Die Reflexionsbestimmungen sollten ihr Bestehen an ihnen selbst haben und selbstständig sein. Aber ihre Selbstständigkeit ist ihre Auflösung. So haben sie dieselbe an einem anderen. Aber diese Auflösung ist selbst diese Identität mit sich oder der Grund des Bestehens, den sie sich geben. Alles Bestimmte gehört nach Regel der Form an. Die bestimmten Formen einer Pflanze, etwa ihre Gestalten, sind deren Sein für anderes, ihre Erscheinen. Das aber auch das bestimmt, was eine Pflanze ist, das wird nicht äußerlich angeheftet. Seinslogisch war die Bestimmtheit als Qualität unmittelbar eins mit ihrem Substrat. Die Wesenslogik reflektiert nun auf den Unterschied, wozu es der Identität bedarf, um den Unterschied festzuhalten. Daher haben wir hier eine Grundbeziehung. Die Form ist das vollendete Ganze der Reflexion. Zu ihr gehört auch die Bestimmung der Reflexion, Aufgehobene zu sein. Bezogen auf ihr Aufgehobensein deutet sie auf etwas, was nicht Form ist, nämlich bezogen zu sein auf das, was nicht Form ist, sondern an dem sie Form ist. Die Form ist die absolute Negativität selbst oder die absolute Identität mit sich. Das Bestimmen der Form ist nicht äußerlich. Hegel schreibt: Die Form bestimmt das Wesen, heißt also, die Form in ihrem Unterscheiden hebt dies Unterscheiden selbst auf und ist die Identität mit sich, welche das Wesen als das Bestehen der Bestimmung ist. Sie ist der Widerspruch, in ihrem Gesetztsein aufgehoben zu sein und an diesem Aufgehobensein das Bestehen zu haben. Somit der Grund, als das ihm bestimmt oder negiert sein mit sich identische Wesen. Wenn nun die Form sich als aufgehoben setzt, bestimmt sie das Wesen als formlose Identität. Und hier haben wir schon die aristotelische Hüle oder Materie, die der Form als reflexionslogisches Substrat zugrunde liegt. Vorstellung von Klötzchenmaterie, Korpuskeln, Atome und so weiter halten wir hier einmal fern. Der aristotelische Materiebegriff ist zweistellig. Materie ist immer die Möglichkeit einer Form, die Form die Wirklichkeit der Materie. Form ist immer Form einer Materie und Materie die einer Form. Das kann sich auch auf geistige Dinge beziehen, ist also allgemeiner gedacht, wie in einem kruden Materialismus. Wir haben hier die aristotelische Substanzmetaphysik, die bis zum Ende der Wesenslogik mit der kantischen Reflexionsphilosophie in Einheit gedacht wird. Die Enzyklopädie endet daher auch nicht zufällig mit dem 7. Abschnitt des 12. Buches der Metaphysik. Nicht nur die Logik, das ganze System Hegels ist durch Aristoteles bestimmt, der auch schon im Mittelalter als der Philosoph immer benannt wurde. Der Ausdruck Form benennt ja auch das, was Aristoteles Eidos und Morphä nannte. Und so folgt Hegel Aristoteles, wenn er schreibt: Das Wesen wird zur Materie, indem seine Reflexion sich bestimmt, zu demselben als zu dem formlosen Unbestimmten sich zu verhalten. Die Materie ist also die einfache, unterschiedslose Identität, welche das Wesen ist, mit der Bestimmung, das andere der Form zu sein. Sie ist daher die eigentliche Grundlage oder Substrat der Form, weil sie die Reflexion in sich der Formbestimmungen oder das Selbstständige ausmacht, auf das sie sich als auf ihr positives Bestehen beziehen. Wenn von allen Bestimmungen aller Form eines Etwas abstrahiert wird, so bleibt die unbestimmte Materie übrig. Die Materie ist ein schlechthin Abstraktes. Das heißt, man kann die Materie nicht sehen, fühlen und so weiter. Was man sieht, fühlt, ist eine bestimmte Materie, das heißt eine Einheit der Materie und der Form. Diese Abstraktion, aus der die Materie hervorgeht, ist aber nicht nur ein äußerliches Wegnehmen und Aufheben der Form, sondern die Form reduziert sich durch sich selbst, wie sich ergeben hat, zu dieser einfachen Identität. Das Eidos oder die Morphä, Form oder Gestalt, sind immer in Einheit mit der Materie und bilden so ein Ganzes von Form und Materie oder einen Inhalt. Das ist das Synholon des Aristoteles. Die Materie ist so etwas wie Geeignetheit für die Form, also eine reale Möglichkeit. Diese Bestimmung wird in der Logik etwas später noch abgehandelt und im Kapitel Wirklichkeit. Diese Bestimmungen korrespondieren allerdings immer bei diesem Sachverhalten, sodass es ein Problem der Darstellung ist, dass man nicht alles auf einmal sagen kann. In manchen Fassungen der Logik ist die Reihenfolge auch anders, sodass man das auch aus einer anderen Perspektive nochmal Zusammenhänge betrachten kann. Das ist das Interessante, wenn man jetzt Hegels Logiken, von denen es mehrere gibt, vergleicht. Also die Materie ist so etwas wie die Geeignetheit, die reale Möglichkeit für die Form. Sie ist das gegen die Form Gleichgültige. Aus Marmor kann man Säulen oder auch eine Statue machen oder den Boden damit fließen. Das Wort, das Aristoteles nahm, Höhle, bedeutete ursprünglich so viel wie Baumaterial. In der Tradition war immer die Form das Tätige, die Materie das Passive. Dies wurde auch bei der sexuellen Reproduktion so gedacht. Das Weibliche galt als die Materie der männlichen Form. Das erklärt auch die Mutter-Marien-Legenden der Christen, wonach ja die Mutter nicht die Erbsünde transportiert und der Heilige Geist zur Zeugung des Christkindes ausreicht, um dieses von Sünde freizuhalten. Paulus war ja bekanntlich ein Grieche, hat auch Griechisch geschrieben und griechische Philosophie studiert. Und er ist ja der eigentliche Gründer des Christentums. Im Grunde widerspricht dem Hegel ja, weil da Materie schon mehr bedeutet. Nicht? Er bleibt aber trotzdem immer noch ein christlicher Philosoph. Demgegenüber bekommt aber die Materie heute ein schwereres Gewicht, das auch schon zu Hegels Zeiten. Aber die Form setzt die Materie voraus, auf die sie sich bezieht. Die Materie ist als solche bestimmt und er hat notwendig eine Form. Und die Form ist schlechthin materielle bestehende Form. Die Form, insofern sie eine Materie als das die andere voraussetzt, ist endlich. Sie ist nicht Grund, sondern nur das Tätige. Ebenso ist die Materie, insofern sie die Form als ihr Nichtsein voraussetzt, die endliche Materie. Sie ist ebenso wenig Grund ihrer Einheit mit der Form, sondern nur die Grundlage für die Form. Aber sowohl diese endliche Materie als die endliche Form hat keine Wahrheit. Jede bezieht sich auf die andere, oder nur ihre Einheit ist ihre Wahrheit. In diese Einheit gehen diese beiden Bestimmungen zurück und heben darin ihre Selbstständigkeit auf. Sie erweist sich damit als ihr Grund. Die Materie ist daher nur insofern Grund ihrer Formbestimmung, als sie nicht Materie als Materie, sondern die absolute Einheit des Wesens und der Form ist. Ebenso die Form ist nur Grund des Bestehens ihrer Bestimmung, insofern sie dieselbe eine Einheit ist. Aber diese eine Einheit als die absolute Negativität und bestimmter als ausschließende Einheit ist in ihrer Reflexion voraussetzend. Oder es ist ein Tun im Setzen, sich als Gesetztes in der Einheit zu erhalten und sich von sich selbst abzustoßen, sich auf sich als sich und sich auf sich als auf ein anderes zu beziehen. Oder das Bestimmtwerden der Materie durch die Form ist die Vermittlung des Wesens als Grund mit sich in eine Einheit, durch sich selbst und durch die Negation seiner selbst. Diese formierte Einheit oder materialisierte Form ist der eigentliche Inhalt, das Synholon. Da kann man schon in einen Kryptomaterialismus, im Idealismus denken. Die Denkbewegung, die Hegel im Kapitel Absoluter Grund vollzieht, beginnt mit der Grundbeziehung überhaupt, in der die Form dem Wesen gegenüber als Bestimmendes, Grund und Begründetes ist. Dann steht die Form der Materie gegenüber und ist bestimmende Reflexion und steht dann dem Inhalt gegenüber, sodass die Bestimmungen wiederum die ihrer selbst sind. Der Inhalt hat Form und Materie, die ihm angehören. Da Form und Materie aufeinander verwiesen sind, ist der Inhalt auch das in Form und Materie Identische. Hegel fasst den absoluten Grund zusammen. Der Inhalt des Grundes ist also der in seine Einheit mit sich zurückgekehrte Grund. Der Grund ist zunächst das Wesen, das in seinem Gesetztsein mit sich identisch ist. Als verschieden und gleichgültig gegen sein Gesetztsein ist es die unbestimmte Materie. Aber als Inhalt ist es zugleich die formierte Identität. Und diese Form wird darum Grundbeziehung, weil die Bestimmungen ihres Gegensatzes im Inhalte auch als Negierte gesetzt sind. Das dürfte nun zu verstehen sein. Die Form als ganze Beziehung von Grund und Begründeten steht dieser gegenüber. Der Grund hat sich damit überhaupt zum bestimmten Grund gemacht. Und die Bestimmtheit selbst ist die gedoppelte. Erstens der Form und zweitens des Inhalts. Jene ist seine Bestimmtheit, dem Inhalte äußerlich zu sein, der gegen diese Beziehung gleichgültig ist. Diese ist die Bestimmtheit des Inhalts, den der Grund hat. Mit der Bestimmtheit des Inhalts haben wir nun nach dem absoluten Grund den bestimmten Grund. Bei Platon waren die Ideen die Gründe dessen, was sie begründeten, die Sinnesdinge. Sie bildeten einen formellen Grund. Die Idee der Tischheit und der Tisch haben sofern eine Identität, dass der Tisch an der Tischheit partizipiert. Schon Aristoteles kritisierte das als tautologisches Begründungsverhältnis. Hegel erwähnt in diesem Kontext zwar nicht Platon, aber vollzieht die Kritik an Platons Chorismos nach. Der Unterschied zwischen Ideen und Ideiertem, Grund und Begründeten verschwindet, wenn letztlich ja die Inhalte, die in den Ideen formuliert sind, aus dem Begründeten abstraktiv sich ergeben haben. Bei Hegel klingt das komplizierter, aber es läuft auf eine Erneuerung der aristotelischen Platonkritik hinaus. Der Grund hat einen bestimmten Inhalt. Die Bestimmtheit des Inhalts ist, wie sich ergeben, die Grundlage für die Form, das einfache Unmittelbare gegen die Vermittlung der Form, wie sich ergeben wird. Ich lese nochmal. Die Bestimmtheit des Inhalts ist, wie sich ergeben wird, die Grundlage für die Form, das einfache Unmittelbare gegen die Vermittlung der Form. Der Grund ist negativ sich auf sich beziehende Identität, welche sich dadurch zum Gesetztsein macht. Sie bezieht sich negativ auf sich, indem sie identisch mit dieser ihrer Negativität mit sich ist. Diese Identität ist die Grundlage oder der Inhalt, der auf diese Weise die gleichgültige oder positive Einheit der Grundbeziehung ausmacht und das Vermittelnde derselben ist. In diesem Inhalt ist zunächst die Bestimmtheit des Grundes und des Begründeten gegeneinander verschwunden. Die Vermittlung ist aber ferner negative Einheit. Das Negative als an jener gleichgültigen Grundlage ist die unmittelbare Bestimmtheit derselben, wodurch der Grund einen bestimmten Inhalt hat. Alsdann aber ist das Negative die negative Beziehung der Form auf sich selbst. Das Gesetzte einerseits hebt sich selbst auf und geht in seinen Grund zurück. Der Grund aber, die wesentliche Selbstständigkeit, bezieht sich negativ auf sich selbst und macht sich zum Gesetzten. Diese negative Vermittlung des Grundes und des Begründeten ist die eigentümliche Vermittlung der Form als solcher, die formelle Vermittlung. Die beiden Seiten der Form nun, weil die eine in die andere übergeht, setzen sich damit gemeinschaftlich in einer Identität als aufgehobene. Sie setzen dieselbe hierdurch zugleich voraus. Sie ist der bestimmte Inhalt, auf den sich also die formelle Vermittlung als auf das positiv Vermittelnde durch sich selbst bezieht. Er ist das Identische beider und indem sie unterschieden, jedes aber in seinem Unterschiede die Beziehung auf das andere ist, ist er das Bestehen derselben eines jeden als das Ganze selbst. Der Inhalt ist ja erst einmal nur eine einfache Bestimmtheit und hat die Form der Grundbeziehung nicht an sich selbst. Es ist eine äußere Reflexion. Dieses Problem des Grundes hatten die antiken Atomisten, wenn sie die sinnfällige Welt aus einer Welt der unsichtbaren kleinsten Teile, der Atome, erklären wollten. Wie das vermittelbar ist, konnten sie nicht erklären. Das Kapitel Der reale Grund zeigt eine solche Denkform auf. Form und Inhalt sind nicht mehr ununterschieden, sondern unterschieden. Sie haben einen unterschiedlichen Inhalt, keinen bloß formalen Unterschied mehr. Die Bestimmtheit des Grundes ist, wie sich gezeigt hat, eines Teils Bestimmtheit der Grundlage oder Inhaltsbestimmung. Andern Teils das Anderssein in der Grundbeziehung selbst, nämlich die Unterschiedenheit ihres Inhalts und der Form. Die Beziehung von Grund und Begründeten verläuft sich als eine äußerliche Form an dem Inhalt, der gegen diese Bestimmung gleichgültig ist. Wir haben hier also das genaue Gegenteil von dem, was wir vorher hatten. Hatten wir vorher einen Inhalt für Grund und Begründetes, also ein tautologisches Begründungsverhältnis, so hat der reale Grund einen verschiedenen Inhalt. Die Grundbeziehung ist nicht mehr notwendig, was vorher der Preis der Tautologie war, sondern er ist zufällig und äußerlich. Das kennen wir aus Fernsehdiskussionen über Ökonomie oder Politik. Dazu hat Nietzsche mal gesagt, Rechtfertigung ist die Fertigung von Recht. Da werden beliebige Inhalte miteinander verknüpft. Hegel hat hier ein schönes Beispiel. Das Angeben von realen Gründen wird also um dieser Inhaltsverschiedenheit des Grundes oder eigentlich der Grundlage und dessen Willen, was mit ihm im Begründeten verbunden ist, ebenso sehr ein Formalismus als der formale Grund selbst. In diesem ist der mit sich identische Inhalt gleichgültig gegen die Form. Im realen Grunde findet dies gleichfalls statt. Dadurch ist nun ferner der Fall, dass er es nicht an ihm selbst enthält, welche der mannigfaltigen Bestimmungen als die wesentliche genommen werden. Dadurch ist nun ferner der Fall, dass er es nicht an ihm selbst enthält, welche der mannigfaltigen Bestimmungen als die wesentliche genommen werden soll. Etwas ist ein konkretes von solchen mannigfaltigen Bestimmungen, die sich gleich beständig und bleibend an ihm zeigen. Die eine kann daher so sehr wie die andere als Grund bestimmt werden, nämlich als die wesentliche, in Vergleichung mit welcher als dann die andere nur ein Gesetztes sei. Es verbindet sich damit das vorhin Erwähnte, dass, wenn eine Bestimmung vorhanden ist, die in einem Falle als Grund einer anderen angesehen wird, daraus nicht folgt, dass diese andere in einem anderen Falle oder überhaupt mit ihr gesetzt sei. Die Strafe zum Beispiel hat die mannigfaltigen Bestimmungen, dass sie Wiedervergeltung, ferner abschreckendes Beispiel, dass sie ein vom Gesetz zur Abschreckung angedrohtes, auch ein den Verbrecher zur Besinnung und Besserung bringendes ist. Jede dieser verschiedenen Bestimmungen ist als Grund der Strafe betrachtet worden, weil jede eine wesentliche Bestimmung ist und dadurch die anderen als von ihr unterschieden gegen sie nur als Zufälliges bestimmt werden. Diejenige aber, die als Grund angenommen wird, ist noch nicht die ganze Strafe selbst. Dieses Konkrete enthält auch jene anderen, die mit ihr darin nur verknüpft sind, ohne dass sie in ihr ihren Grund hätten. Oder ein Beamter hat Amtsgeschicklichkeit, steht als Individuum in Verwandtschaft, hat diese und jene Bekanntschaft, einen besonderen Charakter, war in diesen und jenen Umständen und Gelegenheiten sich zu zeigen und so fort. Es kann jede dieser Eigenschaften Grund sein oder als solcher angesehen werden, dass er dies Amt hat. Sie sind ein verschiedener Inhalt, der in einem Dritten verbunden ist. Die Form, als das Wesentliche und als das Gesetzte gegeneinander bestimmt zu sein, ist demselben äußerlich. Jede dieser Eigenschaften ist dem Beamten wesentlich, weil er durch sie das bestimmte Individuum ist, welches er ist. Insofern das Amt als eine äußerliche gesetzte Bestimmung betrachtet werden kann, kann jede gegen dieses als Grund bestimmt, aber auch selbst umgekehrt können jene als Gesetzte und das Amt als Grund derselben angesehen werden. Wie sie sich wirklich, das heißt im einzelnen Fall, verhalten, dies ist eine der Grundbeziehung und dem Inhalte selbst äußerliche Bestimmung. Es ist ein drittes, was ihnen die Form von Grund und Begründetem erteilt. Diese Art von Raisonnement aus Gründen ist das, was Hegel in Anschluss an Sokrates und Platon Sophisterei nennt. Die Gründe sind verschiedene, beliebige Inhaltsbestimmungen. Und wir wissen, dass Politiker im Fernsehen gern sich solche Gründe bedienen, die eine bestimmte Zielgruppe besonders ansprechen. Seitdem Grüne und Linke solche Art von Politik betreiben, was ja damit verbunden ist, dass man meint, Macht zu haben und das mit einem Amt verwechselt, wie einst mal Johannes Agnoli kritisierte, ist die Verbreitung der Sophisterei eher noch größer geworden. Die Gründe sind nur von wesentlichen Inhaltsbestimmungen, Verhältnissen und Rücksichten genommen, deren jede Sache, gerade wie auch ihr Gegenteil, mehrere hat. In ihrer Form der Wesentlichkeit gilt die eine so gut als die andere. Weil sie nicht den ganzen Umfang der Sache enthält, ist sie einseitiger Grund, deren die anderen besonderen Seiten wieder besondere haben und wovon keine die Sache, welche ihre Verknüpfung ausmacht und sie alle enthält, erschöpft. Keiner ist zureichender Grund, das heißt der Begriff. Es bedarf also eines wesentlich begründeten Grunds oder eines Grunds des Grundes. Beim realen Grund sieht das Verhältnis des Grundes zum Begründeten nur so aus, dass der Grund herausgehoben wird als wesentlich, weil er gesetzt ist als Grund. Er muss als Grund selber Begründetes werden. Das erst läuft auf den vollständigen Grund hinaus. Der formelle Grund hatte die Identität, der reale die Verschiedenheit zur Bestimmung. Der vollständige nun den Gegensatz. Der Grund ist nun formell und real. Der vollständige Grund enthält beide. Der formelle Grund geht in den realen über, wie sich gezeigt hat. Die Momente der Form reflektieren sich in sich selbst. Sie sind ein selbstständiger Inhalt. Und die Grundbeziehung enthält auch einen eigentümlichen Inhalt als Grund und einen als Begründetes. Der Inhalt macht zuerst die unmittelbare Identität der beiden Seiten des formellen Grundes aus, so haben sie einen und denselben Inhalt. Aber er hat auch die Form an ihm selbst und ist so gedoppelter Inhalt, der sich als Grund und Begründetes verhält. Die eine der zwei Inhaltsbestimmungen der beiden Etwas ist daher bestimmt, als ihnen nicht bloß gemeinschaftlich nach äußerer Vergleichung, sondern ihr identisches Substrat und die Grundlage ihrer Beziehung zu sein. Gegen die andere Inhaltsbestimmung ist sie die wesentliche und Grund derselben als der Gesetzten, nämlich in dem Etwas, dessen Beziehung die Begründete ist. Im ersten Etwas, das die Grundbeziehung ist, ist auch diese zweite Inhaltsbestimmung unmittelbar und an sich mit der ersten verknüpft. Das andere Etwas aber enthält nur die eine an sich als das, worin es mit dem ersten Etwas unmittelbar identisch ist, die andere aber als die in ihm gesetzte. Die erstere Inhaltsbestimmung ist Grund derselben dadurch, dass sie in dem ersten Etwas ursprünglich mit der anderen Inhaltsbestimmung verknüpft ist. Die Grundbeziehung der Inhaltsbestimmungen im zweiten Etwas ist so durch die erste an sich seiende Beziehung des ersten Etwas vermittelt. Der Schluss ist, weil in einem Etwas die Bestimmung B mit der Bestimmung A an sich verknüpft ist, so ist im zweiten Etwas, dem nur die eine Bestimmung A unmittelbar zukommt, auch B damit verknüpft. Im zweiten Etwas ist nicht nur diese zweite Bestimmung mittelbar, sondern auch, dass seine unmittelbare Grund ist vermittelt, nämlich durch ihre ursprüngliche Beziehung auf B im ersten Etwas. Diese Beziehung ist somit Grund des Grundes A und die ganze Grundbeziehung ist im zweiten Etwas als Gesetztes oder Begründetes. Diese Grundbeziehung in ihrer Totalität ist voraussetzende Reflexion in einer doppelten Weise. Die formelle Beziehung setzt den Inhalt voraus, der reale Grund die Form. Somit hat sich die Grundbeziehung in eine bedingende Beziehung verwandelt. Die Aporie von Tautologie oder Beliebigkeit der Verknüpfung wird zum Sachproblem. Das Denken muss sich bedingen, mit dem Dinghaften als Grund des Grundes ausstatten. Hegel und andere deutsche Idealisten nutzen dass da Ding drin steckt in Bedingungen, nutzen das aus dazu, dass jetzt der Grund sich eine Bedingung, also ein zum Ding machen hinzufügt. Das ist etwas, was Schelling häufiger mal ausgeführt hat und Hegel dann so übernommen hat. Das ist eine ganz interessante Sache, weil Bedingungen kennen wir ja auch als Gegenbegriff zu Folge. Nicht? Also wenn etwas eine notwendige Bedingung für etwas anderes ist, nicht? Nämlich für die Folge. Nicht? Das ist hier natürlich nicht gemeint. Das muss man hierbei sehen. Also das Denken muss sich bedingen. Der Grund muss sich bedingen, also mit einem Dinghaften als Grund des Grundes ausstatten. Die Totalität der Bedingungen ist Voraussetzung dafür, dass eine Sache in die Existenz tritt. Der Widerspruch ist die Identität von Identität und Unterschied. Wenn der Grund das Unmittelbare, das Begründete, das Vermittelte ist, so ist er zunächst eine setzende Reflexion, macht sich aber wiederum zu einem Gesetztsein und ist voraussetzende Reflexion. Diese Einheit ist die bestimmende Reflexion. Wir haben also hier den Fall, dass das Denken sich auf seinen Inhalt bezieht, nicht als ein begründendes Denken bezieht sich auf einen Inhalt, den er sich selber voraussetzen muss. Nicht, der Inhalt darf also nicht zufällig hineinkommen, nicht, einen sozusagen beim Denken überraschen. Nicht, die spielt in anderen Philosophien, des Existenzialismus spielt das dann immer eine Rolle, nicht, wo dann irgendwie das Existere sogar noch anders interpretiert wird, nicht, als ein Herausstehen, nicht, sozusagen ein Herausstechen aus der Wirklichkeit, nicht, dass man da überrascht wird. Auch bei Schelling spielt die Existenz auch eine andere Rolle, sofern das Staunen auch eine größere Rolle spielt, nicht ähnlich wie bei Platon, bei Aristoteles dann weniger, nicht? Und bei Hegel macht sich über das Staunen ja auch dann immer lustig. Nicht? So gesehen ist das also bei Hegel etwas anderes als bei Denkern, die man für materialistischer eigentlich auch halten kann. Also das Denken setzt sich also etwas voraus, nicht? Ist also voraussetzend dieses Vorausgesetzte wird als vorausgesetztes Gesetz. Es hat also eine Bedingung oder genauer ein Ganzes von Bedingungen. Die Bedingung ist also erstens ein unmittelbares, mannigfaltiges Dasein. Zweitens ist dieses Dasein bezogen auf ein anderes, auf etwas, das Grund ist, nicht dieses Daseins, sondern in anderer Rücksicht. Denn das Dasein selbst ist unmittelbar und ohne Grund. Nach jener Beziehung ist es ein Gesetztes. Das unmittelbare Dasein soll als Bedingung nicht für sich, sondern für anderes sein. Aber zugleich ist dies, dass es so für anderes ist, selbst nur ein Gesetz sein. Dass es ein Gesetz ist, ist in seiner Unmittelbarkeit aufgehoben und ein Dasein ist dagegen, Bedingung zu sein, gleichgültig. Drittens ist die Bedingung so ein unmittelbares, dass sie die Voraussetzung des Grundes ausmacht. Sie ist in dieser Bestimmung die in der Identität mit sich zurückgegangene Formbeziehung des Grundes, hiermit der Inhalt desselben. Aber der Inhalt als solcher ist nur durch die gleichgültige Einheit des Grundes als in der Form. Ohne Form kein Inhalt. Er befreit sich noch von derselben, indem die Grundbeziehung im vollständigen Grunde zu einer gegen ihre Identität äußerlichen Beziehung wird, wodurch der Inhalt die Unmittelbarkeit erhält. Insofern daher die Bedingung das ist, worin die Grundbeziehung ihre Identität mit sich hat, macht sie seinen Inhalt aus. Aber weil er das gegen diese Form Gleichgültige ist, ist er nur an sich ihr Inhalt, ein solches, das erst Inhalt werden soll, hiermit das Material für den Grund aus. Die neue Korrelation von Bestimmung ist nun Bedingung und Grund. Sie sind Seiten eines Ganzen. Die Bedingung ist das An-sich-Sein des Grundes. Etwas hat nun nicht nur einen Grund, sondern auch eine Bedingung. Und was eine Bedingung hat, hat einen Grund. Dieser Grund ist hier nun die leere Reflexion, reine Identität, da sie die Bedingung außer sich hat. Diese leere Bewegung der Reflexion, so Hegel, ist aber die ganze Form und das selbstständige Vermitteln. Denn die Bedingung ist nicht ihr Grund. Indem dieses Vermitteln sich als Setzen auf sich bezieht, ist es nach dieser Seite gleichfalls ein unmittelbares und unbedingtes. Es setzt sich zwar voraus, aber als entäußertes oder aufgehobenes Setzen. Das, was es hingegen seiner Bestimmung nach ist, ist es an und für sich selbst. Die Bedingung ist zunächst einmal unmittelbares Dasein, das die Form des Gesetzseins hat, nachdem sie als Bedingung Material und Moment des Grundes ist. Zweitens ein An-sich-Sein, nach welchem sie das Wesentliche des Grundes, seine Reflexion in sich, ausmacht. Das werden wir noch als Ding und Eigenschaften später diskutieren. Aber eine Sache ist noch nicht die Sache selbst, wenn sie noch nicht alle Bedingungen hat. Dazu muss sie das wahrhaft Unbedingte werden. Eine Sache ist erst vollständig, wenn alle Bedingungen vorhanden sind. Das Kapitel Das absolut Unbedingte leitet daher auch über zu dem Kapitel Hervorgang der Sache in die Existenz. Die beiden relativ Unbedingten scheinen zunächst jedes in das andere. Die Bedingung als unmittelbares in die Formbeziehung des Grundes und diese in das unmittelbare Dasein als sein Gesetztsein. Aber jedes ist außer diesem Scheine seines anderen an ihm selbstständig und hat seinen eigentümlichen Inhalt. Wir haben ein Ganzes der Form und ein Ganzes des Inhalts. Der Inhalt der Bedingung ist wesentlicher Inhalt, sofern er die Identität mit sich in der Form ist. Das unmittelbare Dasein ist selbst diese Grundbeziehung. Bedingung ist sie durch die voraussetzende Reflexion des Grundes. Die beiden Seiten des Ganzen, Bedingung und Grund, sind also eine wesentliche Einheit, sowohl als Inhalt wie als Form. Sie gehen durch sich selbst ineinander über. Oder indem sie Reflexionen sind, so setzen sie sich selbst als Aufgehobene, beziehen sich auf diese ihre Negation und setzen sich gegenseitig voraus. Aber dies ist zugleich nur eine Reflexion beider, ihr Voraussetzen daher auch nur eines. Die Gegenseitigkeit desselben geht vielmehr darein über, dass sie ihre eine Identität als ihr Bestehen und ihre Grundlage voraussetzen. Diese, der eine Inhalt und Formeinheit beider, ist das wahrhaft Unbedingte, die Sache an sich selbst. Die Bedingung ist, wie sich oben ergeben hat, nur das relativ Unbedingte. Man pflegt sie daher selbst als ein Bedingtes zu betrachten, und nach einer neuen Bedingung zu fragen, womit der gewöhnliche Progress ins Unendliche von Bedingung zu Bedingung eingeleitet ist. Warum wird nun bei einer Bedingung nach einer neuen Bedingung gefragt? Das heißt, warum wird sie als Bedingtes angenommen? Weil sie irgendein endliches Dasein ist. Aber dies ist eine weitere Bestimmung der Bedingung, die nicht in ihrem Begriffe liegt. Allein die Bedingung als solche ist darum ein Bedingtes, weil sie das Gesetzte an sich sein ist. Sie ist daher im absolut Unbedingten aufgehoben. Hier überschreitet Hegel die berühmte kantische Grenze, indem er meint, das An-sich-Sein nur als ein Gesetzes-An-sich-Sein denken zu können. Was ja auch richtig ist, da nur ein solches bestimmt werden kann. Das wäre allerdings eine Welt, die vollständig Ausdruck menschlicher Praxis wäre, also aus dem menschlichen Denken vollständig herleitbar wäre. Die Sache selbst, in der sich der Grund aufgehoben hat, wo die Vermittlung in Unmittelbarkeit verschwunden ist, ist die Welt der Existenz, des Seins, das durch Aufheben der Vermittlung vermittelt ist. Das klingt bei Hegel etwas komplizierter, aber nach vorherigen werden wir es im Wesentlichen verstehen. Das absolut Unbedingte ist der absolute, mit seiner Bedingung identische Grund, die unmittelbare Sache als die wahrhaft Wesenhafte. Als Grund bezieht sie sich negativ auf sich selbst, macht sich zum Gesetztsein, aber zum Gesetztsein, das die in ihren Seiten vollständige Reflexion und die in ihn mit sich identische Formbeziehung ist, wie sich ihr Begriff ergeben hat. Dies Gesetztsein ist daher erstlich der aufgehobene Grund, die Sache als das reflexionslose Unmittelbare, die Seite der Bedingung. Diese ist die Totalität der Bestimmungen der Sache, die Sache selbst, aber in die Äußerlichkeit des Seins hinausgeworfen, der wiederhergestellte Kreis des Seins. In der Bedingung entlässt das Wesen die Einheit seiner Reflexion in sich als eine Unmittelbarkeit, die aber nunmehr die Bestimmung hat, bedingende Voraussetzung zu sein und wesentlich nur eine seiner Seiten auszumachen. Was hier als Kreis des Seins bezeichnet wird, ist die Wiederherstellung der Unmittelbarkeit durch Aufhebung der Vermittlung. Aus dem handwerklichen Arbeitsprozess kennen wir eine solche Aufhebung der Vermittlung auch. Karl Marx weist hin und wieder darauf hin, dass wenn wir am Produkt des Arbeitsprozesses die Produktion noch erkennen können, etwa den Webfehler in der Weberei, die Vermittlung in ihrer Aufhebung noch sichtbar ist. Das gelungene Werk hat allerdings die Arbeit verschlungen, sodass an ihm nichts mehr davon zu erkennen ist. Wir können es nur denken, indem wir uns an die Vergangenheit erinnern. Wenn Adorno davon spricht, dass die Welt selber zur objektiven Ideologie geworden ist, so gründet dies in genau diesem Sachverhalt, dass die Vermittlung, seien es die logischen, seien es die historische Vermittlung, in den Resultaten verschwunden sind. Ideologiekritik zeigt aber auch auf, dass die Bedingungen, die die Welt zu dem machen, was sie ist, immer wieder hergestellt werden müssen. Weltveränderung, die mehr ist als ein paar kleine Sozialreformen, müsste die Wiederherstellung der Bedingungen selber unterbrechen. Die Kritik müsste selber zur Krise werden und nicht bloß diese im Nachhinein reflektieren. Da aber die Wiederherstellung der Bedingungen dieser Welt die Voraussetzung der aktuellen Reproduktion des menschlichen Lebens darstellt, ist das ein schwieriges Unterfangen. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm das will, ist eine Parole, die nicht falsch ist. Aber gleichzeitig stimmt, dass dann die Räder auch stehen, wenn die Lebensmittel zum Überleben erzeugt werden. Hier sind wir also nicht am Ende einer Diskussion dialektischer Kritik, sondern hier werden Fragen aufgeworfen, die erst durch eine Praxis, die durch weiterreichendes Denken vorbereitet werden muss, beantwortet werden kann. Mit Musik geht zwar nicht alles besser, Aber in der Musik gelingt etwas, was in der Praxis vielleicht eines Tages doch gelingt. Darum hören wir an dieser Stelle noch einmal Olivier Messiaen aus den Rhythmic Studies. FSK 93, wo keins ist, ist eins. Eine Diskussion über Dialektik. Wir hatten einige Passagen aus dem Kapitel über den Grund bei Hegel in der Wissenschaft der Logik dargelegt und werden jetzt noch einmal die Strukturtitel durchgehen, die wir abgehandelt haben, damit sich das noch etwas vertieft und verständlicher wird und dabei noch einige Fragen, die den Fluss etwas unterbrochen hätte, dann nochmal nachtragen. Also wir haben etwas grobere Abschnitte, nicht? Der erste Teil war überschrieben mit absoluter Grund, der zweite Teil mit bestimmter Grund. Und dieser bestimmter Grund und die Bedingung, das gehört zusammen, das geht dann über in die Existenz tretende Sache. Dem folgen dann in der Wesenslogik dann Begriffe wie Erscheinung, Ding an sich und wesentliche Existenz, Ding und Eigenschaften, das Bestehen des Dings aus Materien und diese Sachen. Und was die Erscheinung angeht, werden dann thematisiert auch, was in den Erscheinungen identisch ist, nämlich die Gesetze, also das Gesetz der Erscheinung. Dann wird unterschieden zwischen der erscheinenden und der an sich seienden Welt, also das, was erscheint und was nicht erscheint. Und die Auflösung der Erscheinung dann wiederum im Grund, also am wesentlichen Verhältnis. Und dann wird diskutiert das Verhältnis des Ganzen und der Teile, der Kraft und ihrer Äußerung. Und dann kommen wir zu dem eigentlichen Verhältnis des Äußeren und Inneren, also von Möglichen und Wirklichen. Und dann zur Wirklichkeit, wozu dann Begriffe wie Substanz gehören, aber auch Notwendigkeit, Zufälligkeit und dann das Kausalverhältnis und die Wechselwirkung, die dann im Endeffekt zum Begriff überleitet. Dies alles haben wir im Grunde genommen schon in einer bestimmten abstrakten Form schon umrissen und es wiederholt sich immer einiges bei Hegel, weil er nicht alles auf einmal darstellen kann, muss er es im Nacheinander darstellen. Er selbst hatte ja da auch Schwierigkeiten dabei gehabt bei der Darstellung, so dass sich die einzelnen Darstellungen unterscheiden. Im Gegensatz zum ersten Teil der großen Wissenschaft der Logik hat er den zweiten Band mit der Wesenslogik noch nicht überarbeitet, nicht? Was er noch vorhatte. Und es gab dann spätere Enzyklopädiefassungen, wo so diese begriffspaare Form und Materie unter Erscheinungen dann auftreten, also wesentlich später. Also da kann man sagen, dass die Reihenfolge, wie alles sozusagen wie an einer Kette folgen könnte, dass das bei Hegel nicht so gemeint ist, nicht mit der Notwendigkeit der Abfolge. Es ist so, dass ein Begriff einen anderen erzwingt, nicht? Das muss aber nicht immer sofort sein, könnte man sagen, nicht? Da muss man dann geduldiger sein, wenn man es in einer anderen Fassung liest, nicht? Um den Gegenbegriff noch zu finden. Nun hatten wir jetzt erstmal Form und Wesen diskutiert. Das Auffällige ist, das muss man vielleicht noch ergänzen, dass der Begriff Wesen bei Hegel auch eine Mehrdeutigkeit hat. Nicht? Er hatte am Anfang der Wesenslogik schon darauf hingewiesen, dass Wesen etwas damit zu tun hat, mit der Vergangenheit, nicht? Also zeitlich das nicht zeitlich vergangene Sein, nicht, ist das Wesen. Aber wir reden ja auch von Wesen, wenn wir also von einem Lebewesen sprechen oder fragen, was hat der Mensch da eigentlich für ein Wesen, nicht? Oder was ist die Pflanze für ein Wesen? Und da hatten wir ja auch das Beispiel der Pflanze, dass eine Pflanze als ein bestimmtes Wesen durch seine Form bestimmt wird. Nicht unabhängig davon, was eine Pflanze alles ist an Bestimmtheiten, an Formbestimmtheiten, können wir nicht sagen, was eine Pflanze ist. Nicht? Hegel gebraucht ja selber in der Phänomenologie des Geistes immer die Pflanze als Beispiel, nicht? Dass sich also als sogar als Beispiel für Dialektik, nicht? Dass sich da das entfaltet, nicht? Also vom Keim bis über die Knospe, die sich dann entfaltet zur Blüte und so weiter, nicht? Das sind also Entwicklungsprozesse, wobei Hegel hier immer von logischer Entwicklung spricht. So etwas wie Entwicklung im Sinne des Darwinismus, was im 19. Jahrhundert dann entsteht, das kennt Hegel nur in Vorformen des Darwinismus, aber die lehnt er dann auch als inkonsistent ab. Also er geht praktisch aus von einem geistigen Keim, der jedem Lebewesen zugrunde liegt und der sich dann logisch zwingend entwickelt. Oder ist das so richtig verstanden? Ja, man hat das in der Philosophie auch dann Logogenese genannt. Nicht? Mhm. Also es ist die Entwicklung des Gedankengehalts einer Sache. Ja. Dies bereitet aber im Grunde genommen auch schon Denkkategorien vor, die für eine Entwicklungstheorie im nach darwinschen Zeitalter durchaus möglich wären. Nicht? Das ist so, dass man dann auch eine Entwicklung der Arten, die Hegel ablehnt, aber aus guten Gründen sogar, so konsistent ist das bei Darwin ja auch noch nicht. Nicht? Die Theorie der Mutation, die ist erst später entwickelt worden, nicht durch die Genetik, dass man dann überhaupt erklären kann, nicht? Was sich dort verändert. Nicht? Und durch Reproduktionsfehler sozusagen etwas Neues geschieht. Nicht? Aber das ist bei Hegel gibt es Entwicklung, aber als Logogenese, als eine Gedankenentwicklung. Das ist der Weltgeist, der jedes Individuum kreiert, sozusagen. Ja, die Natur hat ja auch ein geistiges in sich. Also zur allgemeinen Erheiterung kann man dann aus einem Brief von Hegel an Goethe zitieren. Ich habe jetzt bestimmt nicht wörtlich im Kopf, aber er schreibt dann an Goethe, nicht, weil er davon ein Kristallglas erhalten hatte, nicht, und bedankt sich dafür. Und er schreibt dann, ja, und der Wein ist eins der großartigsten Zeugnisse dafür, dass Geist auch in der Natur ist. Sowohl. Echt schön. Bei Schelling finden wir das ja auch, dass die Natur die unsichtbare Intelligenz oder die sichtbare Intelligenz sei, nicht? Und der Geist, die unsichtbare Natur, nicht? Das geht da ja in seinen frühen Schriften parallel. Also, um nochmal darauf zurückzukommen, ich denke, das, was Hegel beschreibt, ihm geht es nicht um die Beschreibung eines Entwicklungsprozesses in der Natur, sondern ihm geht es ja in erster Linie um die Darstellung dessen, wie das menschliche Wesen qua seiner Vernunft in der Lage ist, Natur bzw. sich und das andere, das ihm gegenüberstehende oder gegenübertretende, zu erkennen. Also letztendlich ist das, was er beschreibt, nichts anderes als, wenn man so will, Erkenntnistheorie. Hegel geht ganz klar davon aus, dass es nichts anderes auf der Welt gibt, das in der Lage ist, zu einem Selbstbewusstsein zu gelangen, zu denken letztendlich, und dass nur für uns, die wir uns auf anderes beziehen, es notwendig ist, uns die Bedingungen zu verdeutlichen, unter denen wir dann zu Erkenntnissen gelangen. Und das, was er dann an Bestimmung angibt, wie Form und Materie, oder das sind sozusagen logische Bestimmungen, die die Voraussetzungen sind, deren wir uns nicht mehr bewusst sind. Also das Verhältnis von Form und Materie zum Beispiel. Es ist der Versuch darzustellen, worin die Bedingungen gegeben sind dafür, dass wir überhaupt von etwas Bestimmtem reden können. Darf ich mal eine Frage stellen? Also ich finde Hegel ja toll. Ich wollte jetzt mich überhaupt nicht über den lustig machen. Angenommen, nee, wir würden so jetzt... Ich doch nicht verstanden. Okay, ich hoffe, ihr habt das beide nicht so verstanden. Also angenommen, Hegel säße jetzt hier. Der hat ja viele Experimente noch gar nicht mitkriegen können. Und mir fällt gerade ein, dass es mehrere Untersuchungen gibt. Also einmal mit Delfinen und dann aber auch mit Schweinen. Wo man festgestellt hat, die erkennen in einem Spiegel, dass sie sich in dem Spiegel wirklich spiegeln. Was bei Tieren unglaublich selten ist. Die meisten Tiere denken, das ist ein anderes Tier, was da im Spiegel ist. Und angenommen, schon, wir würden das jetzt Hegel schon, erzählen. Schon diese Formulierung impliziert eine Projektion auf das Tier aus Sicht des Menschen, denn wir denken dann, dass dieses Tier doch gar nicht anders kann, als sich selbst im Spiegel zu erkennen. Kein Tier kann es sprachlich artikulieren, dass das, was es im Spiegel sieht, es selbst ist. Stimmt, man kann aber bestimmte Versuchsanordnungen entwickeln, also ich habe das mehrfach gelesen, dass eben sowohl bei Delfinen als auch eben ganz überraschend bei Schweinen man das belegen konnte. Also dass die, was weiß ich, mit einem bunten Fleck, auf das Fell bzw. die Haut markiert wurde, also dass dann das Tier wirklich erkannt hat, dass es das selbst ist. Also bitte lass mich das, zwingt mich jetzt nicht, das genauer auszuführen. Also ich habe es einfach gelesen. Ja, und da kamen sozusagen Ansätze raus, dass diese Tiere also eben sich als Identität wahrnehmen im Spiegel. Also im Gegensatz zu allen anderen Tieren. Die denken, das ist eine andere Katze oder ein anderer Hund, so, der da kommt. Auch das ist, denke ich, eine Projektion. Meinst du? Das ist ja eine interessante Frage. Ja, es gibt natürlich von Tomasello oder solchen Verhaltensforschern dann auch die Gegenexperimente wiederum. Man hat immer wieder versucht, diese Experimente zu variieren. Da beim Spiegel es tatsächlich eine Gleichzeitigkeit gibt, nicht? Dass man also sich erkennt. Tomasello mal gesagt, ja, was erkennt, dabei waren es bestimmte Menschenaffen gewesen, die anscheinend auch sich im Spiegel erkannten, aber was sie dann wirklich erkannten, war einer seinesgleichen. Also das mehr ließe sich, meinte der Forscher, nicht damit beweisen. Man hat dann die Experimente wiederholt mit Videokameras. Und dann festgestellt, dass wegen, weil er, dass die nichts an sich selbst wieder erkannten, wenn sie sich selbst dort beobachten konnten. Etwas Ähnliches war ja auch damit, ob jetzt Tiere Wissen akkumulieren können. Da hat man auch Affen gefunden, die bestimmte Sachen nachgemacht hatten. Einzelne Individuen, ne? Also einige haben das... Einige haben gesehen, wie jemand es vorgemacht hat und haben es dann nachgemacht. Wobei sich aber herausstellte, als man die Experimente genauer betrachtete, dass sie nicht einfach wie Menschenkinder es tun, es imitiert haben, was der andere macht, nicht? Sondern sie haben den Lernprozess noch einmal vollziehen müssen, nur dass das nach einem Vorbild dann schneller ging. Mhm. Also man muss diese Experimente dann schon sehr klug anstellen und nicht so voreilig jeden Anthropomorphismus glauben. Also ihr meint, es gibt keinen paramenschlichen Geist in der... Die Frage ist ja, was heißt in dem Zusammenhang erkennen? Ja? Wenn das Schwein sozusagen im Spiegel die eigenen Bewegungen als Bewegung von sich selbst, also Bewegung erkennt, die es selbst gerade macht, dann müsste das Schwein dann sozusagen in der Lage sein, aufgrund der Identität von Bewegung, die es erkennt, dazu gehört, das Schwein muss sich also bewegen, von mir aus die Hinterläufe nach links, dann mal nach rechts, und muss auch aufgrund der Identität, wobei es ist ja keine Identität, es ist spiegelverkehrt. Mhm. Ja? Im Spiegel erscheint es ja anders. Das heißt, das müsste in der Lage sein, das im Bewusstsein zu haben und müsste dann aufgrund dessen von sich sagen können, das bin ich. Oder denken können, oder was auch immer. Mhm. Und genau das stelle ich in Abrede. Ich sage, da wird ein anderer Begriff von Erkennen oder Erkenntnis in Anführungszeichen zugrunde gelegt, als das, was wir gewöhnlicherweise unter Erkenntnis verstehen. Mhm. Wenn ich sage, ich weiß von mir selbst, dann weiß ich, also da gibt es die Identität von Identität und Unterschied. Ich weiß mich in der Zeit identisch, obwohl ich mich permanent verändere. In dem Sinne hat mit Sicherheit das Schwein kein Bewusstsein von sich. Und der Wal auch nicht. Okay, also es ging, glaube ich, bei diesem Experiment mit den Delfinen darum, der hatte, also man hat den Fleck auf die Haut gemalt und dann hat man anhand der Bewegungen erkannt, der Delfin veränderte seine eigene Position, um diesen blauen Fleck im Spiegel besser erkennen zu können. Mhm. Also da gab es dann Anordnungen, okay. Also paramenschlich. Wie kann der Wal, dem ein blauer Fleck irgendwo hingemalt wurde auf dem Körper, den erkennen ohne Spiegel? Der Wal weiß doch von dem blauen Fleck gar nichts, weil er ihn gar nicht sehen kann. Es gibt ja keinen Spiegel, in dem er ihn sieht. Also es sieht er etwas im Spiegel, das ihn in irgendeiner Form affiziert und dann zu bestimmten Bewegungen, das würde ich jetzt, ich kenne die Anordnung nicht, aber ich würde da sehr viele Probleme drin sehen. Ja, ob da Selbstbewusstsein in dem Sinne jetzt, wie das in der Tradition der Philosophie dann eine Rolle spielt, ist ohnehin noch eine andere Sache als das psychologische Selbstbewusstsein. Also was Lacan Spiegelstadium nennt und dergleichen. Das geht ja an, also Fortschritte im Bewusstsein von Identität, auch von Gegenständen. Nicht? Wer kleine Kinder beobachtet hat und mit denen gespielt hat, kennt ja dieses Spiel, nicht? Objektkonstanz. Der Objektkonstanz, also weg, nicht? Und wieder da. Mhm. Wenn also ein Gegenstand verschwunden ist aus dem Blick kriegt und wiederkommt nicht, dann ist das erstmal ein erstaunendes Erlebnis, die Grenze eine liegt Überraschung. Etwa bei 18 Monaten. Und dann gibt es eine Phase, wo dann die Identität in der Veränderung der Wahrnehmung durchaus erkannt wird. Nicht? Das hat Piaget ja gründlich untersucht und andere haben das genauso getan. Und das hat natürlich auch etwas mit Selbstbewusstsein zu tun. Nicht? Mit einem Bewusstsein der Identität von sich und anderen. Das sind jetzt natürlich, wir sind ja noch bei Reflexionsbestimmung wie Identität und Unterschied. Das wäre jetzt also diese Bestimmung von Form und Wesen. Nicht? In der Zeit kann man sowas natürlich betrachten. Und was Hegel ja macht, ist Prozesse zu betrachten. Also die Welt wird als Bewegtheit interpretiert, als etwas Veränderliches. Und Veränderung hat dann immer etwas mit Widersprüchlichkeit zu tun, nicht? Weil etwas sein Gegenteil wird, nicht? Und beide Bestimmungen in eins gedacht werden müssen, wenn man Veränderung denkt. Nicht? Das ist die berühmte Contradictio in Subjecto, nicht? Nicht die in Adjecto, was nur die Urteilslogik angeht. Und diese Identität und die Veränderung haben wir ja auch bei Form und Materie, nicht? Also wir können ein und dieselbe Materie haben, aber verschiedene Formen. Nicht aus Marmor kann man alles Mögliche machen. Ich will noch mal einen Schritt zurück, und zwar dahin, wenn wir jetzt von Form und Materie reden und von der Materie beispielsweise den Marmor verstehen, dann ist ja sozusagen dem Denken schon etwas gegeben. Wir sprechen von einer bestimmten Materie, nämlich dem Marmor. Wie kommen wir aber überhaupt zu einem Begriff von Materie? Und da sagt Hegel ja zunächst mal, der Materienbegriff, solange er kein bestimmter ist, ist eine notwendige Bedingung, ich drücke es jetzt einfach mal so aus, notwendige Bedingung, um überhaupt so etwas denken zu können oder etwas denken zu können, das einen Inhalt hat. Oder überhaupt, um zu einem Inhalt zu gelangen. Oder ich will das nochmal anders ausdrücken. Wir sind mit Verstand und Vernunft ausgestattete Wesen, die von irgendwelchen Dingen außerhalb von uns affiziert werden. Wie beziehen wir uns auf das, wovon wir affiziert werden? Und dieser Prozess des Bestimmens dessen, wovon wir affiziert werden, das ist doch eigentlich der Prozess, den Hegel beschreibt, in seinen einzelnen Momenten. Und wir werden ja nicht von irgendetwas Formlosem affiziert, sondern alles, wovon wir affiziert werden, ist in dem, wie es uns erscheint, immer schon räumlich begrenzt und also hat unter diesem Aspekt eine Form und ist neben dem, dass es eine Form hat, in dieser Hinsicht auch darüber hinaus, in dem, wie es beschaffen ist, ein bestimmtes. Ja, wir sind ja noch in der Logik bei Hegel und Raum und Zeit folgen in der Naturphilosophie. Und wir haben es jetzt mit einer logischen Zeitdimension allenfalls zu tun. Also da haben wir natürlich auch ein Nacheinander. Ein Nacheinander. Und das ist ja auch das Problem in der Darstellung. Und auch bei der Materie haben wir einen allgemeinen Materiebegriff. Da hat es ja in der Philosophiegeschichte einige Differenzierungen gegeben, auf die sich auch Hegel bezieht. Also Aristoteles schon wurde von prima Materie, also erster Materie und zweiter Materie unterschieden. Thomas von Aquin hat dann nachher noch bei der zweiten Materie auch noch eine Materia Signata unterschieden. Diese Statue hat eine bestimmte, nicht, von allen anderen Marmor, meinetwegen, unterschiedene Materie. Nicht? Das ist dann nochmal eine Differenzierung, nicht? Die dieses Unbestimmte differenziert jetzt auch nochmal. Also könnte man sagen, reine Form und reine Materie müssen notwendig abstrakt bleiben. Ja, Materie ist ja eine Abstraktion. Ja. Obwohl man gemeinhin immer das Materie für das Konkreteste überhaupt hält. Ja. Aber wenn wir es jetzt tatsächlich denken, was wir uns darunter vorstellen, ist es ja dann meistens die Form. Das heißt also, eine Marmorplatte ist vielleicht das Marmor. Ist auch eine Form. Hat er auch schon eine Form. Auch der Marmorfelsen, der Berg hat eine Form. Sobald ich sage Marmorplatte, ist die Form eine bestimmte Form. Ja. Wenn ich von Marmor schlechthin rede, dann habe ich zunächst mal keine Form, sondern nur ein bestimmtes Material. Wenn ich jetzt von der Bestimmtheit des Materials absehe und von der Form, die ein möglicherweise gegebenes Material innehat, dann bleibt tatsächlich ja nur ein in sich, wenn man so möchte, leerer Begriff der Materie. Wobei diese Leere natürlich man kann sagen, ausgesparte Fülle bedeutet. Richtig. Sogar eine utopische Dimension haben kann. Nicht? Man denkt an Ernst Bloch, nicht? Der ja eine Möglichkeitsanalyse gemacht hat und auch zum Begriff der Materie einiges gesagt hat und nicht die Klötzchen Materie meint. Nicht? Nee. Der Begriff stammt ja auf ihn mit den Klötzchen. Also das kleine Kinderspiel mit Bauklötzchen. Ja. Es geht also darum, dass diese Materie, das ist ein zweistelliger Begriff, nicht? Immer auf Form schon bezogen. Selbst die Prima Materie ist wäre ja nur eine pure Abstraktion, wo man alles wegdenkt. Nicht? Wo die Hüle hatte ursprünglich ja also die Bedeutung von Baustoff, Baumaterial. Also das Holz für die Tür oder so etwas. Nicht? Und wir haben aber letztendlich, und das ist ja das Zwingende jetzt von Form und Materie, diesem Begriffspaar überzugehen, zu Form und Inhalt. Mhm. Die Gemeinsamkeit des Inhalts bei Form und Materie dürfte ja eigentlich klar sein. Das formierte Materie, materialisierte Form. Die nicht materialisierte Form lässt sich ja als Denkbestimmung immerhin festhalten. Nicht wie der Demiurg bei Platon sozusagen bereits schon alle Denkbestimmungen der Dinge hat, nicht? Die dann in die Materie, in das Chaos sozusagen eingefräst wird, nicht? Durch den Demiurgen. Also das ist genau das, was auch in einem handwerklichen Prozess oder auch beim Industrieprozess ja dann geschieht, nicht? Es wird etwas, was man im Kopf gebaut hat, sozusagen, noch in der Wirklichkeit dann erzeugt. Mhm. Und dazu bedarf es dann der Materie. Und da haben wir dann wiederum einen darüber hinausgehenden materialistischen Materiebegriff, nämlich dass da ein Moment von Nicht-Identität ist, das Moment von Existenz, nicht? Das vom Begriff unterschieden ist. Ja, da finde ich das wirklich lustig, dass es in der Biologie mal, also ich meine, Anfang des 19. Jahrhunderts tatsächlich eine Strömung gab, die sich Präformismus nannte. Da waren die Mikroskope noch nicht so perfekt und da gab es wirklich also Naturwissenschaftler, die davon ausgingen, dass ein Spermium bereits das fertig geformte Lebewesen enthält. Also die Spitze des Spermiums, bitte? Und nur viel kleiner. Ja, nur viel kleiner, genau. Und dass eben jeweils die Gebärmutter, egal bei welcher Art, nichts anderes ist als der Nährboden, der dann das Wachstum ermöglicht. Und es ist ganz putzig eigentlich, dass diese philosophische Strömung da praktisch eins zu eins in der Naturwissenschaft abgebildet wurde in dieser Zeitphase. Ja, da wird das Ganze, also was die embryonalische Phase bis zur Geburt, werden als Reifungsprozess, nicht als Entwicklungsprozess verstanden. Stimmt, ja. Das ist ja immer ein Problem, nicht? Also da könnten wir jetzt die ganze Abtreibungsdebatte oder etwas, wann beginnt das Leben, diskutieren. Nicht? Wenn die Kinder aus dem Haus sind. Also man kann ja feststellen, also Frühgeburten nicht, entwickeln sich genauso schnell wie Spätgeburten. Nicht? Ab der Geburt wird dann ein bestimmter Entwicklungsprozess tatsächlich durchgemacht. Es ist also keine bloße Reifung. Sonst würde ja auch schon das Embryo reifen. Es geschehen natürlich auch bereits schon Interaktionen zwischen Mutter und Kind im embryonalen Stadium. Nicht? Also in den letzten Monaten auf jeden Fall. Nicht? Da können Störungen stattfinden, wenn das Kind abgelehnt wird von der Mutter. Und wenn es da Konflikte gibt, dieses Kind überhaupt haben zu wollen. Nicht? Dieses Kind ist dann schon ziemlich früh psychisch geschädigt. Das hat man ja schon festgestellt, weil auch diese Interaktion mit dem eigenen Leib eine Rolle spielt während der Schwangerschaft. Ne? Klar. Das spricht natürlich dann gegen solche Zwangsgeburten, weil man dann einen Menschen sein Leben lang schädigt. Nicht? Ja. Aber wir kommen jetzt ein bisschen noch ab von... wir müssen ja auch noch zum bestimmten Grund übergehen. Ja, die Argumentationsform des formellen und realen Grundes, nicht, die ja immer eine große Rolle spielen. Nicht? Also da kann man auch andere Beispiele noch für formellen Grund hinzufügen. Nicht? Nicht, warum ist einer kräftig? Nicht? Also, oder so etwa... kann der Boxer jemanden niederknüppeln, nicht, weil er Kraft hat, nicht, also ein Vermögen. Nicht, das erklärt natürlich nichts. Nicht, man verdoppelt einfach nur Möglichkeit und Wirklichkeit. Nicht, nicht, oder warum tut einer das und das? Ja, weil er die Disposition dazu hat. Erklärt auch nicht sehr viel. Das sind alles so tautologische Begründungen. Und bei einer Begründung möchte man ja auch einen Unterschied haben. Nicht? Aber der Unterschied allein, als vereinzelter Unterschied, das ist auch genauso problematisch. Das kann man in jeder Lohnrunde, die in einer Talkshow dann ausgetragen wird, ja immer wieder entdecken. Nicht? Dass der Unternehmer ständig nur von den Kosten, die er hat, redet, und die Lohnkosten gehören genauso dazu. Und der Arbeitervertreter redet von den Bedürfnissen und der Notwendigkeit, dass man mehr Lohn bekommt. Nicht? Um die Inlandsnachfrage anzukurbeln. Und man, da kann man dann auch nur eine Theorie darum spinnen. Also da ist der eine angebotsorientiert, der andere. Von Bedürfnissen ist das selten die Rede. Es geht eigentlich immer um die Bedingungen dann der individuellen Reproduktion, dass die einen dann sagen, also es reicht den Menschen nicht mehr, sich zu reproduzieren. Ich wollte aber nochmal zurück auf ein, also wir hatten ja Form und Inhalt und ich möchte nochmal darauf abheben, dass es hier Hegel dabei darum geht, sozusagen unseren Erkenntnisprozess, wir bestimmen, nehmen Bestimmungen vor, durch die wir uns letztendlich selbst bestimmen, uns unserer selbst bewusst werden in dieser Welt als Subjekte, die mit Verstand und Vernunft ausgestattet sind. Und dieser Prozess des auch sich selbst Bestimmens, des sich seines Selbstbewusstwerdens ist, und auch wenn jemand überhaupt nicht darüber nachdenkt, einfach begleitet von genau dem, was Hegel versucht, in seine Logik darzustellen. nämlich dass wir immer so etwas voraussetzen wie ein Verhältnis von Form und Inhalt. Also auf einer bestimmten Ebene ist die Bedingung der Möglichkeit, ist, uns unserer selbst bewusst zu werden, ein von uns Ich sagen zu können. Was ist aber, worin besteht das Verhältnis von Form und Inhalt? Was ist der Inhalt in dem Verhältnis von Form und Materie? Also wir hatten gesagt, der Inhalt hat Form und Materie, die ihm angehören, da Form und Materie aufeinander verwiesen sind, ist der Inhalt auch das in Form und Materie Identische. Und das fasst Hegel. Hegel fasst den absoluten Grund, und damit wird gesagt, darin besteht sozusagen das, was Hegel den absoluten Grund nennt. Was ist der Inhalt? Das Identische in Form und Materie. Soll ich nochmal Hegel zitieren, um das nochmal zu erinnern? Mhm. Der Inhalt des Grundes ist also der in seine Einheit mit sich zurückgekehrte Grund. Der Grund ist zunächst das Wesen, das in seinem Gesetztsein mit sich identisch ist. Als verschieden und gleichgültig gegen sein Gesetztsein ist es die unbestimmte Materie. Aber als Inhalt ist es zugleich die formierte Identität. Und diese Form wird darum Grundbeziehung, weil die Bestimmung ihres Gegensatzes im Inhalte auch als negierte gesetzt sind. Worin sind Form und Materie sozusagen aufeinander verwiesen und dem Inhalt nach sozusagen identisch? Ja, wir haben ja polare Bestimmung. Richtig. Identität und Gegensatz oder Unterschied. Deswegen heißen die Kapitel ja auch Form und Wesen, Form und Materie, Form und Inhalt. Das ist etwas Typisches für die Wesenslogik, diese Zweiheit. Ja, das heißt. Dass etwas nur im Gegensatz ist in dem Fall. Also die Kategorie des Gegensatzes spielt ja hier eine sehr, sehr große Rolle. Nicht auch nachher im vollständigen Grund. Nicht? Beide sind selbstständig gegeneinander und zugleich aufeinander verwiesen. Ist es die Identität und? Von Selbstständigkeit oder Autonomie und Heteronomie? Nicht? Etwas anders gebraucht, die Kategorien, als ich jetzt bei Kant. Nicht etwas ist das, was es selbstständig ist, nur in Bezug auf ein anderes. Und indem, dass sie jeweils selbstständig sein müssen und dies und diese Selbstständigkeit letztendlich dann doch eine aufgehoben wird, indem, dass sie aufeinander verwiesen sind. Sie sind das, was sie sind, nur in Bezug auf das jeweils andere und durch das andere. Und darin, indem, dass sie das als ihre also eigene Bedingung haben, sozusagen, darin sind sie identisch. Ja, dies überträgt Hegel ja in der Phänomenologie des Geistes beispielsweise im Selbstbewusstsein-Kapitel auf das Selbstbewusstsein allgemein. Nicht Herr- und Knecht-Dialektik beispielsweise. Beziehungsweise was dann daraus resultiert, wenn das Herr- und Knechtschaftsverhältnis aufgelöst wird, nicht die wechselseitige Anerkennung. Bei Herr und Knecht haben wir, einer ist abhängig, der andere ist unabhängig. Das Verhältnis kehrt sich dann um, weil sich der Unabhängige als abhängig erweist, weil er auf die Arbeit angewiesen ist seines Knechtes. Nicht? Ohne die kann er gar nicht mehr existieren, aber der Knecht umgekehrt kann ohne den Herrn existieren. Dementsprechend führt das dann dazu, also zu einem revolutionären Prozess, könnte man sagen, auf der Ebene der Logik noch, dazu, dass sie sich wechselseitig als Gleiche anerkennen. Ja, es führt zum unglücklichen Bewusstsein. Die Zwischenform jetzt zur Knechtschaft, da gibt es natürlich dann diese drei Formen des Nihilismus, nicht, und, und des unglücklichen Bewusstseins und des Stoizismus. Nicht, also Formen, wo man sich mit der Knechtschaft noch in einer bestimmten Form abfindet, nicht? Sich stoisch verhält, nicht? Oder sie nihilistisch negiert, also zum objektiven Zyniker wird, oder unglückliches Bewusstsein hat, ja, die Welt, die irdische, das Irdische ist ein Jammertal, nicht? Also das ist Augustinus, nicht? Was da Hegel im Kopf hat. Das ist noch Form, wo diese Anerkennung dann gar nicht vollzogen wird. Nicht? Man sich dann noch davor drückt, sich zu befreien. Nicht? In diesem Stadium bewegen wir uns ja noch, ne? In den Jammertal. Ja, auf der Ebene jetzt einer egalitären Herrschaft. Nicht? Im Grunde kann man das doch zum Verständnis auch auf die unbelebte Materie übertragen. Also wenn ich bei dem Marmorbeispiel bleibe, da ist es ja auch so, dass Marmor eine bestimmte Eigengesetzlichkeit im Material hat, genauso wie jetzt Ton oder Porzellan oder was auch immer. Und wenn ich eine Skulptur hauen will aus dem Marmor, habe ich zwar einerseits die Idee, die Form im Kopf, was ich daraus machen will, gleichzeitig ist es aber auch so, dass aufgrund der Eigengesetzlichkeit der Materie des Marmors auch der Marmor mich zwingt, nur auf eine bestimmte Art ihn zu behauen. Also ich kann nicht jedes beliebige Objekt aus Marmor erschaffen, sondern nur Dinge, die auch der Gesetzmäßigkeit des Materials folgen. Mhm. Ja, dieses Jahr da mitgedacht. Ja, genau. Also ich meine, das ist so eine ganz griffige Ebene. Schon bei Aristoteles eigentlich und bei Leibniz, der auch die aristotelische Bestimmung da übernimmt. Dass also Materie ist so etwas wie eine Geeignetheit, Potenz, Dynamis heißt das da noch, Dynamik jetzt noch nicht im klassischen Sinne der Mechanik, nicht? Die da was anderes bedeutet. Dynamis bedeutet dann noch reale Möglichkeit, Disposition sozusagen, Geeignetheit für etwas. Und es gibt jetzt natürlich, man könnte den Expressionismus nehmen, der bei Holzschnitzereien das Material des Holzes, genau, in das Kunstwerk mit einbezieht, genau, und eine bestimmte Form von Vermittlung von Mensch und Natur oder von Geist und Natur dort realisiert. Aber diese Geeignetheit der Materie für etwas Bestimmtes, das ist für uns so, nicht von Seiten des Materials her so. Also das Material hat da... Das Material ist also völlig indifferent gegenüber dem, wie es behandelt wird. Es ist ja für uns von zentraler Bedeutung. Wir, und zwar als Resultat eines Erkenntnisprozesses, gelangen dahin zu erkennen, dass das Material für bestimmte Zwecke eine Geeignetheit hat. Ja, aber die Eigenschaften des Materials und die gewissermaßen Sperrigkeit ist ja auch... Für uns. Aber ja, abhängig von dem, was wir damit machen wollen. Da kommen wir wieder in diese Dynamik oder Dialektik rein, das ja, also ich sag mal, mit dem Beginn von Aufklärung und so weiter, handwerklichem Verständnis, also der Künstler, der Handwerker als Individuum, was ja in der tiefst christlichen Zeit noch nicht so war, dass man dann auch sagte, ja, also der größte Meister ist der es eben schafft, scheinbar die Sperrigkeit des Materials zu überwinden. Stichwort Michelangelo oder was auch immer. Also da ist eigentlich eine sehr schöne, ja, emotional nachvollziehbare Dialektik oder dialektischer Prozess. Und ja, und dann fällt mir dazu wieder ein, auch was wir ja eben schon mal hatten mit der Ästhetik, dass es dann ja auch gewissermaßen eine dialektische Drehung weiter dann auch die Tendenz gab, man soll durchaus an dem künstlerischen Gegenstand, den man erschaffen hat, erkennen, wie der Herstellungsprozess war. Also man zollt gewissermaßen der Unperfektion der Eigengesetzlichkeit des Materials oder des Entwicklungsprozesses auch eine gewisse Achtung. Also es darf ablesbar bleiben. Es soll nicht die Illusion erzeugt werden, da sei der gottähnliche Kreateur, der alles perfekt schafft und alle Gesetze der Materie aufzwingt. Also im Grunde genommen kann man sagen, wenn in einer handwerklichen Ästhetik, wo man sagt, man soll erkennen, dass der Tonkrug von Hand geformt wurde, er muss gar nicht perfekt sein. Also da wird auch diese Haltung so ein bisschen wiedergespiegelt, finde ich. Das kann aber nur für künstlerische Handwerk, Bauhaus, wie man es nennt. Ja. Also ein Auto oder ein Bus oder ein Schienenfahrzeug, dem würde ich das nicht ansehen wollen. Da würde ich doch wenn erwarten. Es dann entgleist, das wäre nicht so toll. Ja gut, stimmt, da ist dann die Grenze. Ja. Oh, wir haben... Wir haben jetzt schon unsere Zeit nahezu aufgebraucht, die wir am heutigen Tage haben. Wir werden aber am zweiten Sonntag dann des Aprils dies noch fortsetzen können. Dann werden wir noch mal darauf eingehen, also da wir dann auch das Kapitel Wirklichkeit thematisieren werden, auf die Kategorien der Möglichkeit, die ja für das Potenzial, für die Materie in diesem Sinne, wie wir sie gerade diskutiert haben, eine große Rolle spielen. In diesem Zusammenhang werden wir natürlich dann auch so etwas wie konkrete Utopie bei Bloch oder so etwas diskutieren müssen. Und als Zwischenschritt sind dann diese Dinge wie Ding und Eigenschaften und Kraft und Äußerung und solche Sachen, die ja sehr wichtig sind, weil wir es dann teilweise mit Unsichtbaren zu tun haben, was sich dann äußert. Nicht? Oder etwas, was wir nur an der Äußerung überhaupt erkennen können. Ja, und wo wir gerade auch bei der Vermittlung von Natur und Geist waren, spiele ich doch nochmal eins der Künstler, die sich da immer sehr mit beschäftigt haben, indem sie Vogelgesänge gesammelt haben und andere Naturlaute gesammelt haben. Und sie dann umgesetzt haben in Kompositionen. Nicht? Und das nicht einfach nur aufgeklaubt, sondern aus einer inneren Zwangsläufigkeit heraus.